zeigt die Scheine der königlichen Hoheit. Echo Fresh, für gewöhnlich bin ich so tight. Oh nein, er fängt wieder an die Scheine zu zählen. In meiner Tasche hab ich ungefähr 310. Ich war Platz 1 mit Katterfeld. Das ist einer von vielen Gründen, warum ab jetzt so Spaß deine Klappe hält. Und ich mache Geld, du kannst los verlieren. Du wirst sehen, bald kannst du mir ein Toast servieren. Was ist los mit mir? Bin ich Sellout geworden? Ich weiß nur, dass ich Geld brauche morgen. Ich bin selbst außen vor, wenn ich Rapper aufzähl. Zeig mir Scheine, weil ich einfach besser aussehe. Ich will Gates Geld, ich meine Bill Gates Geld. Für Dollar Bills kill ich Bill Gates schnell. Nein, du bist eine Zeile nicht wert. Ich muss ausruhen, Homie, meine Scheine sind schwer. Yeah, zeig die Scheine, brauchen sie so. Und wir wissen, sie sind draußen zu holen. Zeig die Scheine, werfe sie hoch. Denn es ist soweit, wir werden belohnt. Zeig die Scheine, brauchen sie so. Und wir wissen, sie sind draußen zu holen. Zeig die Scheine, werfe sie hoch. Denn es ist soweit, wir werden. Yo, was ich sehen will, sind Scheine. Scheißegal, ob sein oder deine. Ich will die Kohle sehen, bevor ich weine. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und wenn nicht, dann brech dir die Beine. Ich brauch den Schotter, gib mir die Kohle und hör auf zu stottern. Alles ist teuer im Moment. Und was ich brauch, sind Euro, Dollar und Yen. Egal wie und auch von wem, ich brauch das Cash, um zu überleben. Meine Bedürfnisse sind hoch. Am besten zwei Villen, vier Fahrzeuge und ein Boot. Du bist Ghetto, ich schlache mich tot. Sag was über Echo und ich schlage dich tot. Waren die Kassen der verflucht, dann sah ich rot. Verehre den Zaster, am besten mehrere Laster. Komm mir nicht in die Quere, du Bastard. Ich lieb es bequem, wenn andere für mich ackern gehen. Gib mir 500 und ich werd dich in meinen Text erwähnen. Bin auch bereit, ein Check entgegenzunehmen. Ich bin Cupcakes, du kannst haten, doch das macht nix. Nie im Leben, mein Sohn, hatte ich solche Lachkicks. Ha, zeig die Scheine, brauchen sie so. Und wir wissen, sie sind draußen zu holen. Zeig die Scheine, werfe sie hoch. Denn es ist soweit, wir werden belohnt. Zeig die Scheine, brauchen sie so. Und wir wissen, sie sind draußen zu holen. Zeig die Scheine, werfe sie hoch. Denn es ist soweit, wir werden belohnt. Zeig mir Scheine und ich kann abgehen. Summer ist der Grund, warum die Hosen am Rad drehen. Homie, wir spielen nicht, das ist kein Game. Player, wir zielen auf dich und du musst einsehen, dass wir deine Crib einnehmen. Gib mir eine Bitch und sie gibt mir ein Brain. Junkies haben Angst, an Drogen zu sterben. Ich bau Scheiße und deshalb hab ich Angst, abgeschoben zu werden. Wir verwirklichen Pläne, ich habe türkische Gene. Lebe ein stürmisches Leben mit allem, was dazugehört. Und alle wollen dazugehören, pflanzt an, eure Früchte reifen nicht. Summer ist ein roher Diamant und deine Bitches schleifen mich. Weißt du nicht, das Leben ist voller Gefahren. Summer Jam, mein Hollywood-Türke, er ist noch nie ein Roller gefahren. Wer will den Sommer bezahlen? Bam, yeah. Zeig die Scheine, brauchen sie.